Es gibt aber auch Situationen oder Angebote, wo ich merke, dass Menschen, die mich gar nicht kennen, mir Angebote zum Beispiel für Viagra ungefragterweise zukommen lassen. Und dann werde ich so gnadenlos in meiner Endlichkeit konfrontiert, dass ich das dann irgendwie kompensieren muss. Ich tue das dann meistens, indem ich einen Song schreibe, einen wie diesen, immer noch der alte. Ich sitze auf einer Wolke und ich schaue auf euch herab. Wunderbares Wetter und ihr steht an meinem Grab. Ihr seht alles so betrübt aus, das muss nicht sein. Leute, ich kann euch versichern, mir geht es fein. Ich bin immer noch der Alte, nur ohne Fleisch. Ich bin immer noch der Alte, jetzt im Himmelreich. Ich bin immer noch der Alte, ey, nur ohne Knochen. Die braucht auch hier kein Mensch, um an Heaven's Door zu klopfen. Denn ich bin nicht aus der Welt, nur eine andere Perspektive, die mir wirklich gut gefällt. Kommt der Tauch mit Trübsalblasen, aus meiner Sicht kann ich euch dazu nur raten, denn es lohnt sich nicht. Ich bin immer noch der Alte, nur ohne Fleisch. Ich bin immer noch der Alte, jetzt im Himmelreich. An. Hallo, ich bin's nur der Sensenmann. Oh weh, was passiert denn jetzt mit mir? Warte ab, doch ich garantiere dir, du bleibst immer noch der Alte. Nur ohne Fleisch, du bleibst immer noch der Alte. Bei uns im Himmelreich, du bleibst immer noch der Alte. Nur ohne Knochen, die brauchst du hier auch nicht. Dort zu brauchen, oder wie Bob Dylan sagen würde, zu